Das alles mag sich so anhören, als sei die Lage düster. Es muss aber unterstrichen werden, welche Dringlichkeit die Situation hat. Das bedeutet nicht, dass es keinen Platz für positive Aspekte gäbe. Die in diesem Hörbuch dargelegte lange Geschichte von Menschen und tropischen Wäldern macht deutlich, wie die Gesellschaften sich in den Tropen immer wieder auf Veränderungen und Herausforderungen eingestellt haben. Diese ökologische Flexibilität dürfte sogar ein definierendes Merkmal unserer Spezies sein. Heute sind wir allerdings ein wenig aus dem Tritt geraten. Die globale Nachfrage der Konsumenten, die ungleiche Wohlstandsverteilung und politische Prioritäten setzen nach wie vor oftmals gerade die Lebensräume unter Druck, die zu verlieren wir uns am allerwenigsten leisten können. Dieses Hörbuch hat zwei wichtige Auswege aus dem gefährlichen Kreislauf aufgezeigt. Erstens, ob Jäger und Sammler während des Pleistozäns im Amazonasgebiet auf Riesenfaultiere trafen oder Lebensmittelproduzenten im Hochland Neuguineas experimentierten. Ob wagemutige Seefahrer in vorkolonialer Zeit auf unbewohnte Pazifikinseln vordrangen oder Stadtbewohner in Sri Lanka große Wasserreservoire bauten, immer war die erfolgreiche Anpassung an tropische Wälder durch genaues Wissen über diese lokalen Ökosysteme gekennzeichnet. Nur wenn man Kleinbauern und indigene Gruppen angemessen einbezieht und mit Befugnissen ausstattet, lassen sich, gestützt auf detaillierte archäologische, paläoökologische und historische Kenntnisse über die Bewirtschaftungsmethoden früherer Zeiten, bessere, flexible Wege zum Leben mit tropischen Wäldern entwickeln und umsetzen. Und zweitens müssen wir anerkennen, dass der Druck, der heute auf die tropischen Wälder und ihre Bewohner ausgeübt wird, zu einem großen Teil das Produkt langfristiger, kolonialistischer und imperialistischer Ausbeutung ist, mit der sich die Staaten und Völker Europas und Nordamerikas bereichert haben, während die Ökosysteme der tropischen Wälder und die lokalen Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum zerstört wurden. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen die Verbraucher und die Regierungen auf der ganzen Welt erkennen, dass sie Verantwortung für die Vorgänge in solchen Ökosystemen übernehmen müssen. Glücklicherweise gibt es Anzeichen, dass einige dieser Wege anerkannt und unterstützt werden. Im Dezember 2015 wurde die African Forest Landscape Restoration, AFR 100 Initiative gegründet, mit der unter Führung afrikanischer Staaten auf dem Kontinent bis 2030 mehr als 100 Millionen Hektar zerstörte oder beeinträchtigte Landflächen aufgeforstet werden sollen. 30 Länder der Afrikanischen Union sind der Initiative beigetreten und der äthiopische Minister für Innovation und Technologie erklärte, sein Land habe im Rahmen des Programms schon 2019 in nur 12 Stunden mehr als 350 Millionen Baumschösslinge gepflanzt. Wichtig ist vor allem, dass AFR 100 die Ergebnisse vor Ort zur obersten Priorität gemacht hat. Man pflanzt nicht nur Bäume, sondern fördert auch eine nachhaltige Agroforstwirtschaft, die Anpflanzung von Bäumen in Kombination mit anderen Formen der Landnutzung und die Erosionsbekämpfung. Damit werden die größeren Bedürfnisse des Kontinents und der ganzen Welt nach mehr Wäldern und der Aufbau einer großen grünen Wand, mit der die Wüstenbildung der Sahara zurückgedrängt werden soll, mit der Notwendigkeit einer Stärkung der lokalen Lebensmittelsicherheit ins Gleichgewicht gebracht.